Füße sehen das anders, wie du weißt. Schlägen mit der Faust und auch schon manches Glas zu viel. Ganz egal, wen du beklaust, es geht hier lediglich im Stil. Schlägen mit der Faust und auch schon manches Glas zu viel. Egal, wen du beklaust, es geht hier lediglich im Stil. Und wie ein Katze einen Joint raucht, ein Priest, der sich besäuft. Eine Nonne vor der Abtreibung ins fegende Feuer läuft. Wie ein Bastard einen Gentleman im Leben nie versteht. Es ist der Stil, der dabei fehlt, der Stil, um den es geht. Von Barahmut ist ein bitterer Gestank. Verbrechen lohnt sich immer, wenn der Vater gerne trank. Nur einmal dort gewesen sein, ist einmal schon zu viel. Ein Wolf wird niemand stubenrein, das wäre nicht dein Stil. Einmal dort gewesen sein, ist einmal schon zu viel. Ein Wolf wird niemand stubenrein, das wäre nicht dein Stil. Wie ein Katze einen Joint traut, ein Priester sich besäuft. Eine Nonne vor der Abtreibung ins Fegefeuer läuft. Wie ein Bastard einen Gentleman im Leben nie versteht. Der Stil, der dabei fehlt, es ist der Stil, um den es geht. Es ist der Stil.